Zehntens. Eine 100-Zimmer-Villa auf dem Land. Reinheim an der französischen Grenze. Verschwunden im 3. und 4. Jahrhundert nach Christus. Wie rekonstruiert man etwas, das keine Spuren hinterlassen hat? Einen Keller und ein Fundament kann man einfach nachbauen. Selbst nicht tragende Mauern hinterlassen Abdrücke im Boden. Aber die Höhen von Gebäuden hinterlassen nichts in der Luft. Aus dem Gewicht, das auf Mauern lastet, lassen sich Rückschlüsse auf die Gebäudehöhe ziehen, aber nur begrenzt. Selbst wenn sich die Höhe einer Mauer schätzen lässt, wie hoch waren die Türen darin? Welche Form hatten die Türöffnungen? Wo saßen die Fenster? Davon weiß man oft recht wenig, es sei denn, die Mauern stürzten als Ganzes um. Genau das war bei einem römischen Gutshaus in Oberndorf, 70 Kilometer südwestlich von Stuttgart, passiert. Die Bauten des landwirtschaftlichen Betriebs, den man als Villa Rustica bezeichnet, wurden um 100 bis 250 nach Christus errichtet. Als man das Areal Anfang der 1990er Jahre als Gewerbegebiet ausweisen wollte, war man auf die im Verbund umgekippten Mauern antiken Ursprungs im Boden gestoßen. Es war damals ein europaweit fast einmaliger Fund. Nun ließen sich erstmals die Dimensionen der römischen Gebäude in den Nordwestprovinzen rekonstruieren. Zu dem Gutshaus in Oberndorf gehörten ein Wohnhaus, ein Bad und mehrere Nebengebäude. Bei den meisten davon waren die Mauern in ihrem gesamten Ausmaß erhalten. Bei einem Nebengebäude, das 7,2 Meter hoch war, am Giebel sogar 12 Meter, war auch der Ansatz des Daches erhalten. Bei einem anderen Nebengebäude mit 7,5 Metern ähnlich hoch war eine Längswand inklusive des Tores und der beiden Rundbogenfenster umgestürzt. Man vermutet, dass die Gebäude als Speicher und Stall genutzt worden waren. Auch wenn von der Villa Rustica in Oberndorf nichts geblieben ist, das, was man von ihr gelernt hat, ist in die Rekonstruktionen anderer römischer Gutshöfe eingegangen. Eine davon steht im Saarland, direkt an der französischen Grenze, im europäischen Kulturpark Bliesbruck-Reinheim. In Reinheim hat man den Hof einer vermögenden Großgrundbesitzerfamilie gefunden, gelegen auf einer leichten Anhöhe am Ufer des Blies. Damals waren durchschnittliche Gutshäuser 1 bis 2,5 Hektar groß. Zur Reinheimer Villa hingegen gehörten 7 Hektar. Darauf standen ein Wohngebäude, 12 Nebengebäude und 2 Torhäuser. Vom Wohnhaus aus hatte man einen beeindruckenden Blick über die Landschaft im Norden. Auf der gegenüberliegenden Seite verteilten sich oberhalb der Blies eine Handvoll von Gebäuden. Ansonsten war die Landschaft unbebaut. Den Gutshof erreichte man nicht vom Fluss aus, sondern vom Süden her durch ein 2,3 Meter hohes hölzernes Tor, das so imposant war, dass es eher einem Stadttor glich. Eingelassen in ein annähernd quadratisches, turmartiges Gebäude, 5,5 Meter auf 5,6 Meter. Hatte man es durchschritten, lag vor einem ein 300 Meter langer Weg mitten durch das innere Hofareal, das von einer steinernen Mauer eingefasst war. Den Weg säumten 6 weitere Gebäude im regelmäßigen Abstand von exakt 42 Metern. Am Ende stand man vor einem zweiten Tor. Erst dahinter lag das Herrenhaus, 80 Meter lang und 62 Meter breit, was sogar im Vergleich zu heutigen Häusern einem kleinen Palast entspricht. Allein im Erdgeschoss versammelten sich über 50 Räume, auf einer Fläche von etwas mehr als 2500 Quadratmetern. Das sind ungefähr 10 Tennisplätze. Diese imposante Villa Rustica entstand in der zweiten Hälfte des 1. Jahrhunderts vor Christus. Die Gegend war damals seit 300 Jahren vom keltischen Stamm der Mediomatrica besiedelt gewesen. Im Norden angrenzend lebten die widerspenstigen Treverer. Die Villa von Reinheim an der Blies lag am östlichen Rand des 250 Kilometer langen Territoriums. Caesar hatte es im Zuge seiner Feldzüge erobert. Später hatte Kaiser Augustus diese Gebiete administrativ umstrukturiert. Seitdem gehörte Reinheim zur Provinz Gallia Belgica. Seine wichtigste Stadt ist das heutige Metz. Rom war äußerst geschickt darin, die keltischen Stämme in seine Strukturen zu integrieren, ohne die lokalen sozialen und ökonomischen Verhältnisse zu zerstören. Oft wurden die alten Stammesgrenzen zu Verwaltungsgrenzen. Die Stammesoberhäupter samt Familie wurden in den römischen Stand eines Eques, wörtlich Reiter, gehoben, der besondere Rechte hatte. In der Rangfolge standen diese Ritter gleich nach den Senatoren und genossen hohes Ansehen. Es entstanden Schulen für die Söhne aus aristokratischen Familien, auch in Metz. Den unteren Schichten stand die Armee offen. Obwohl sich Latein schnell als Sprache ausbreitete, blieb das Keltische erhalten. Die Menschen waren zweisprachig. Es gab aber keine eigene Schrift. Sie schrieben mit griechischen Buchstaben. Aus römischer Zeit kennt man keltische Inschriften, die in Latein und Griechisch verfasst sind. Und noch im 3. Jahrhundert erlaubte Kaiser Septimius Severus, Testamente in keltischer Sprache zu verfassen. Auch die Villa Rustica von Reinheim ist eine Mischung aus römischen und keltischen Elementen. Die Struktur des langgezogenen Grundstücks mit ihrem 300 Meter langen Hof wird von der Längsachse bestimmt. Ihre sehr symmetrische Strukturierung, die einfassende Mauer und das Eingangsportal erinnern an die Prinzipien des römischen Städtebaus. Große Häuser wurden auf dem Gebiet der Kelten aber schon 100 Jahre vor der römischen Eroberung auf diese Art gebaut, allerdings aus Holz und in Fachwerkbauweise. Steine und Ziegel als Baumaterial haben die Römer aus dem mediterranen Raum mitgebracht. Über 130 dieser längsaxialen Villen hat man in Nord- und Mittelfrankreich und der Schweiz gefunden. Überall dort, wo ehemals Kelten geherrscht haben. Sie haben ein weiteres Merkmal, das sie von den Häusern in den römischen Provinzen unterschied. Sie trennten Wohn- und Wirtschaftsbereiche. Im Zentrum des Reinheimer Herrenhauses lag eine zentrale Halle, die ungefähr so groß war wie eine Turnhalle, 33 Meter lang und 18 Meter breit. Von dort zweigten zwei Trakte ab. Im östlichen befanden sich viele kleinere Räume, denen keine eindeutigen Funktionen zugeordnet werden konnten. Im westlichen Teil gab es Schlafgemächer, Bad, Küche und andere Wohnbereiche, sowie einen Keller. Die Ausstattung wiederum spiegelt den Einfluss der mediterranen Lebensweise wider. Einige der Räume hatten Fußbodenheizung, andere waren mit geometrischen und floralen Mustern bemalt, wieder andere waren mit kleineren Marmorelementen dekoriert worden. Allerdings waren die Dekorationen nicht so reich und überbordend, wie man es aus römischen Villen dieser Größe kennt. Immerhin schloss sich am südlichen Ende ein Ziergarten an, durch den Pfauen stolzierten. Die Römer brachten auch ihr Wissen um Wasserkanäle mit. Das Abwasser der Bäder und der zugehörigen Latrine wurde direkt in die Blies geleitet. 12 Nebengebäude säumten einen Hof. Wofür er genutzt wurde, weiß man allerdings nicht. Es gibt keine Spuren von landwirtschaftlichen Tätigkeiten und die wahrscheinlichste These ist, dass man dort Pferde gehalten hat. Es wurden auf dem Gelände vergleichsweise viele Pferdeknochen gefunden und die Kelten kannten sich sehr gut in der Pferdezucht aus. Die Römer heuerten sie deshalb gerne als berittene Hilfstruppen an. Beweisen lässt sich die These aber nicht. Auch über die Funktion der 12 Gebäude lässt sich nur wenig sagen. Zum einen wurden sie in den rund 300 Jahren ihres Bestands vermutlich für Unterschiedliches genutzt. Zum anderen lassen sich ohne weitere materielle Hinterlassenschaften nur anhand von Größe und Raumaufteilung Überlegungen anstellen. Das Gebäude an der südöstlichen Ecke zum Beispiel war 22 Meter lang und 15 Meter breit und hatte als einziges mehrere Räume. Ein Sitzbad, einen Raum mit Fußbodenheizung, einen Empfangsraum. Eine Straße führte von außerhalb direkt zu ihm. Man nimmt deshalb an, dass dort der Verwalter oder die Verwalterin des Gutshofes lebte. Das Nebengebäude am südwestlichen Ende des Areals hatte einen ähnlich großen Grundriss wie die Gebäude, die in Oberndorf freigelegt wurden. 2007 hat man es auf Basis der dortigen Befunde 1:1 rekonstruiert. Es besteht aus einem einzigen großen Raum. An den beiden Längsseiten waren 2,3 Meter hohe Tore aus schwerem Eichenholz angebracht. Wie die Menschen es wohl geschafft haben, diese tonnenschweren Türen anzubringen. Eine mit Steinen gepflasterte Rampe führte zu ihnen. So konnten Wagen und Kutsche auch bei Regen und sonst matschigem Untergrund problemlos in das Gebäude oder den Hof fahren. Über die Menschen, die in der Villa Rustica gelebt oder gearbeitet haben, weiß man nichts. Weil die Dekorationen nicht so reich sind, wie man erwarten würde, vermutet man, dass das Haus nicht ganzjährig bewohnt war. Vielleicht hatten ihre Besitzer ein politisches Amt und mussten oft nach Metz reisen. Es ist eine Spekulation. Allein die Anzahl der Bewohner lässt sich grob schätzen. Man geht von 5 bis 7 Familienmitgliedern aus. Das war üblich in der damaligen Zeit. Dazu kommen Hausangestellte wie Köchinnen, Lehrer, Verwalterinnen. Und weil man in mindestens 10 der Nebengebäude hätte wohnen können, schätzt man die Zahl der Arbeitskräfte auf mehrere Dutzend. Insgesamt kommt man so auf 60 bis 80 Menschen, die im 1. und 2. Jahrhundert auf dem Rheinheimer Gut tätig waren. Allerdings müssen nicht alle auf dem Hof gelebt haben, denn er lag nicht vollkommen allein in der Landschaft. Über die Hügel des Bliesgau, wie die Gegend rund um Rheinheim heißt, hat man im Abstand von 500 bis 1500 Metern die Überreste von kleineren landwirtschaftlichen Betrieben identifiziert. Und eine der vielen römischen Kleinstädte, wie sie es alle 30 Kilometer gab, grenzte an die Villa direkt an. Liegt aber heute in Frankreich, da die französische Grenze der südlichen Mauer des Hofes folgt. Die Leute kamen hierher, um zu kaufen, was sie nicht selbst produzieren konnten, wie Olivenöl oder Parfums, oder um Amtsgänge zu erledigen. Andere Kleinstädte waren Saarbrücken im Nordwesten, Coucheron-et-Rapel im Westen, Sarignan im Südwesten und Schwarzenacker im Nordosten. Die Villa Rustica wurde 300 Jahre lang genutzt, allerdings verlor sie bereits in der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts ihren herrschaftlichen Charakter. Damals gab es zunehmend Überfälle von Germanen, das Leben in den römischen Provinzen wurde unsicherer. Man nimmt an, dass die Besitzerfamilie der Villa sie in jener Periode aufgaben. Das Gut verfiel zunehmend. Einige der Gebäude wurden zu Werkstätten umfunktioniert. Mitte des 4. Jahrhunderts brannten große Teile, Dächer stürzten ein. Aus dieser Zeit stammt auch die jüngste römische Münze, die man auf dem Gelände fand. Sie wurde unter Theodosius I. geprägt. Nach dem Brand standen die Mauern sicher noch eine lange Zeit, mindestens Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte. Allerdings blieben sie nicht als Ganzes erhalten. Nach und nach wurden sie von den Bewohnern der Region abgetragen und gingen als Baumaterial in anderen Gebäuden auf.